D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Egal, wie oft wir hier bei D-Radio Wissen und Schaum oder Hase über Facebook und den nicht funktionierenden Datenschutz so berichten, egal, wie viele Politiker gegen Facebook protestieren oder wer immer auch Klagen gegen Facebook einreicht, es perlt alles ab an Facebook, an dem großen Unternehmen. Die sind halt mächtig, die sind einflussreich, das ist denen doch Schnurzpiepe, ne? Was wir über deren Datenschutz zu meckern haben. Da haben sich welche gedacht, naja, wenn man jetzt Facebook selber nicht einschüchtern kann, dann kann man vielleicht die einschüchtern, die Facebook nutzen. Genau das ist passiert. Da stehen gerade zwei Unternehmen vor Gericht, nämlich Payback und das Modehaus Peek und Cloppenburg. Und die müssen sich vor Gericht verantworten, und zwar für ihren Auftritt bei Facebook. Andreas Noll ist da aus unserem Netzautorenteam. Verurteilt werden, weil man Facebook nutzt, klingt ja erstmal total skurril, oder? Ja, ist es auch. Aber noch ist ja gar nicht entschieden, ob es überhaupt zu einer Hauptverhandlung kommt, ob das Gericht die Unternehmen überhaupt verurteilt. Bislang, ja, oder auch bislang sind die Klagen einfach nur eingereicht. Mhm. Vor den Landgerichten Düsseldorf und München eingereicht hat die Klagen die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und warum? Also was werfen die Payback und Peek und Cloppenburg vor? Der Vorwurf ist ziemlich einfach, nämlich dass die Einbindung der Like-Buttons, die wir alle kennen von Facebook, nicht datenschutzkonform sei. Denn, so die Begründung, schon allein durch die Einbindung des Like-Buttons lese das soziale Netzwerk automatisch bei jedem bloßen Aufruf dieser Seite mit. Mhm. Also die Tatsache, dass dort ein Facebook-Button auf der Seite ist, sorgt dafür, dass ein Cookie auf dem Rechner bei uns gespeichert wird und Daten über den Besuch der Seite automatisch an Facebook weitergegeben werden. Das wissen wir alle. Das wird allerdings so explizit nicht beschrieben auf den entsprechenden Seiten. Darüber wird der User nicht ausdrücklich informiert, dass seine Daten weitergegeben werden an Server in die USA. Und das ist ein Verstoß gegen deutsche und europäische Datenschutzbestimmungen. So sieht es zumindest die Verbraucherzentrale NRW. Übrigens betrifft das nicht nur Payback oder auch, ich weiß gar nicht, Peek und Cloppenburg? Oder also Peek auf Niederländisch sagt man, glaube ich, Peek und Cloppenburg. Da kommen sie her. Aber wir sagen mal Peek und Cloppenburg. Dann einigen wir uns darauf. Sondern auch mehrere weitere Unternehmen hat es getroffen. Nivea zum Beispiel, das Hotelportal HRS oder auch Eventim. Aber hier befindet man sich noch im Stadium der Abmahnung. Da wurde noch keine Klage eingereicht. Mhm. Das ist jetzt nur der Schritt bei den beiden. Also Datenweitergabe, nur weil so ein Like-Button auf der Seite ist, ohne dass man den überhaupt betätigt hat, ist ja eigentlich auch ein Unding. Hätte man auch anders lösen können, oder? Es gibt ja andere Modelle. Genau, hätte man. Und diese Modelle gibt es schon etwas länger. Schon seit mehreren Jahren gibt es diese sogenannte Zwei-Klick-Lösung, entwickelt vom Heise Verlag. Damit muss man erst einmal auf das Facebook-Symbol klicken, um überhaupt Verbindung zu den Facebook-Servern aufzubauen. Und dann muss man ein zweites Mal klicken, um eben ja die Aktion des Likens auszuführen. Diese Lösungen haben sehr viele Seiten in Deutschland oder auch in Europa bereits eingeführt. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, das ist dann die radikale Möglichkeit, wie es zum Beispiel das Jugendportal der Verbraucherschützer macht, dass man auf der Seite einfach nur einen Link zu Facebook setzt und keine Like-Buttons verwendet. Mhm. Du hast ja eben gesagt, es ist noch nicht klar, wie das jetzt mit der Klage und dem ganzen Verhandlung weitergeht. Aber wie groß ist denn die Chance, dass ein Gericht jetzt tatsächlich mal diese Methode mit dem Like-Button auf der Seite, automatische Weitergabe, ohne dass ich den Like-Button betätigt habe, dass das verboten wird? Tja, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, aber man kann zumindest antworten, dass der bisherige juristische Kampf gegen Facebook und die Like-Buttons, dass der weitgehend erfolglos war. Darauf macht der Rechtsanwalt und Blogger Carlo Pilz auf seiner Seite die Lege Data aufmerksam, weil Gerichte entschieden haben, dass für Facebook kein deutsches Datenschutzrecht gilt. Ob nun, jetzt kommt die große Einschränkung, der Weg über die Unternehmen, die das einsetzen, für die gilt dann womöglich der deutsche Datenschutz, ob der vielversprechender ist, ja, das müssen wir in den nächsten Wochen und Monaten abwarten. Eine datenschutzrechtlich völlig korrekte Seite, allerdings auch das muss man mal sagen, auf die Beine stellen, das ist auch gar nicht so einfach. Der Rechtsanwalt sieht sogar auf dem Jugendportal der Verbraucherschützer einen Verstoß gegen die Datenschutzbestimmung. Die haben da wieder was anderes eingebaut, was man nicht durfte, haben das nach der Kritik allerdings auch schnell wieder entfernt. Aber das zeigt so ein bisschen, wie schwierig das ist, alle Seiten rechtskonform zu gestalten. Und so ist das Fazit des Anwalts, der die gerichtliche Klärung jetzt abwartet, erstmal positiv. Datenschutzrechtlich absolut konformes Handeln ist in der heutigen Zeit mit schnellen technologischen Entwicklungen, neuen Features für Webseiten und Analysediensten nur schwer möglich, sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucherschützer. Ja, warten wir trotzdem mal ab, was bei dieser Klage da rumkommt. Vielen Dank, Andi, für die Infos dazu. Links später bei uns in unserem Live-Blog Schaum oder Hase auf deradiowissen.de. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?